Kundgabe 3334. Empfangen durch Bertha Dodde am 18.11.1944. Anlass der schweren Lebensverhältnisse. Ihr Menschen werdet keine Änderung eurer Lebensverhältnisse zum Besseren erwarten können, solange ihr nicht selbst euren Willen und eure Lebensführung ändert. Ihr habt eine völlig falsche Auffassung vom Zweck eures Erdenlebens und ihr würdet auch nimmermehr darüber nachdenken, so euch ein Leben in Sorglosigkeit, in friedlicher Gleichförmigkeit oder weltlichen Genüssen beschieden wäre. Ihr aber müsset zum Erkennen eurer eigentlichen Lebensaufgabe kommen und daher werdet ihr durch missliche Lebensverhältnisse angeregt, darüber nachzudenken, weil nur dann euch durch gedankliche Einflüsterungen Antwort gegeben werden kann durch wissende Wesen, denen eure geistige Betreuung obliegt. Und diese misslichen Verhältnisse werden sich verschlechtern, so sie nicht den Erfolg haben, euer Denken anzuregen, weil ihr dann auch nicht bewusst lebt, das heißt, keine geistige Aufwärtsentwicklung anstrebt, die Zweck und Ziel eures Erdenlebens ist. Und ihr werdet daher irdisch schwere Zeiten durchmachen müssen. Und ihr dürfet so lange nicht auf Besserung rechnen, wie ihr selbst euch nicht bessert, das heißt, den göttlichen Willen euch zur Richtschnur eures Lebenswandels macht. Denn Gott kann euch nur in einer Form erziehen, dass euer Wille selbst tätig wird, und ihr würdet nur geringen Leides bedürfen, so ihr aus eigenem Antrieb nachdenken und euer Leben dem Lebenszweck entsprechend gestalten würdet. Und es werden noch sehr schwere Verhältnisse euch bedrücken, weil ihr keine Anstalten macht, euch zu wandeln. Die Erde wird viel Leid sehen, und Hoffnungslosigkeit und Trübsal wird die Menschen müde machen und teilnahmslos. Und doch könnten sie sich selbst ein leichtes Erdenleben schaffen, wenn sie das Leid als eine Mahnung Gottes erkennen möchten, der ihnen dadurch zuruft, ihr Leben zu ändern um ihrer selbst willen. Denn Seele und Leib gehen zugrunde auf dem Wege, den sie beschritten haben. Und Gott will die Seele retten und bedrängt daher den Leib. Er will euch Menschen noch den rechten Weg zeigen, wenn ihr nur willens seid, ihn anzuhören, wenn ihr durch das erschwerte Leben eure Gedanken ihm zuwendet, wenn ihr euch fraget um Sinn und Zweck eures Daseins und gedanklich Antwort begehrt. Und so ihr ihn anhöret, seine Mahnungen und Warnungen beachtet und ihnen Folge leistet, so wird er den schweren Druck von euch nehmen, den die Lebensverhältnisse für euch bedeuten. Er wird euch erlösen von allem Übel, geistig und auch irdisch, denn er verlangt nur von euch, dass ihr seiner achtet und euren eigentlichen Lebenszweck erfüllt, dass ihr zur Höhe strebet und nicht nur für das irdische Leben Sinn habt. Dann nimmt er die Sorgen von euch, soweit dies gut ist für eure Seelen. Denn Gott will nicht, dass ihr leidet, so wie ihr euer geistiges Wohl allem voransetzet. Doch er muss euch mit allen Mitteln zurückhalten vor dem ewigen Verderben, dem ihr jedoch entgegengeht, so ihr ein Erdenleben lebt in Sorglosigkeit und irdischer Erfüllung. Dann geht eure Seele verloren und ihr erreichet auf Erden nicht euer Ziel. Ihr strebet nicht zur Höhe. Und ihr habt dann euer Erdenleben umsonst gelebt. Amen.